In den Kohlenbergwerken der DEWK wird die Produktion von Kohle beachtlich gesteigert. Die Kohlengruben des Vereinigten Kohlenbergwerkes im Gebiet Dukzon führen verschiedene fortgeschrittene Sprengungsmethoden aktiv ein und bauen somit jeden Tag noch mehr Kohle als geplant ab. Durch den Vortriebwettbewerb zwischen den Jugendstoßtruppen und Vortriebszügen im Vereinigten Kohlenbergwerk der Jugend im Gebiet Bukzang und im Vereinigten Kohlenbergwerk im Gebiet Gaetson werden in der Produktion von Kohle große Leistungen vollbracht. Im Jugendkohlenbergwerk 8. Februar Zigdong des Vereinigten Kohlenbergwerkes im Gebiet Suncheon wurde in 15 Tagen über 10.000 Tonnen Kohle mehr gefördert als geplant. Durch die Konzentration der Kräfte auf die aussichtsreichen Kohlengruben erzielt das Vereinigte Kohlenbergwerk im Gebiet Gangdong bei der Produktion von Kohle für Wärmekraftwerke große Erfolge.